Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland vom 23. April 2013. Piraten erteilen der Vorratsdatenspeicherung für Fluggastdaten eine Absage. Am Mittwoch, den 24. April, wird der Innenausschuss des EU-Parlaments die von der EU-Kommission eingebrachte Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten abstimmen. Danach wird das EU-Parlament über die Richtlinie entscheiden. Die Richtlinie soll eine verpflichtende Speicherung von Fluggastdaten in der EU einführen. Die Piratenpartei Deutschland kritisiert den mangelnden Zugang zu Verhandlungsdokumenten und einen Abbau von Grundrechten. Katharina Nukun, Themenbeauftragte für Datenschutz der Piratenpartei Deutschland, erklärt hierzu: Der EU-Rat zensiert Dokumente zu Verhandlungen und weigert sich, die Verhandlungspositionen der einzelnen Länder preiszugeben. Es kann nicht sein, dass der Öffentlichkeit und dem EU-Parlament ein fertiges Paket vorgelegt wird und sie die Verhandlungspositionen der Ländervertreter im Rat nicht erfahren dürfen. Die Vertreter der Bundesregierung im EU-Rat und die EU-Sozialdemokraten haben es verpasst, sich klar gegen die Richtlinie zu positionieren. Die EU-Kommission hat bereits vor Monaten einen Auftrag im Umfang von 50 Millionen Euro für die technische Ausgestaltung der Fluggastdatenüberwachung ausgeschrieben, ohne die Entscheidung des EU-Parlaments abzuwarten. Dies deutet auf ein beschämendes Demokratieverständnis hin. Diese Richtlinie stellt Bürger und Urlauber unter einen absurden Generalverdacht. Betroffen wären nicht nur Reisende, die in die EU einreisen, sondern auch Bürger, die einen Flug aus einem EU-Mitgliedstaat in einen Drittstaat buchen, sowie viele innereuropäische Flüge von Bürgern und Urlaubern. Zu den Fluggastdaten gehören bis zu 60 Einzeldaten, die vom Sitzplatz im Flugzeug, Bonusmeilen und Gepäckinfos bis hin zu Geburtstag sowie Adresse und Sachbearbeiter im jeweiligen Reisebuch reichen. Die Daten sollen bis zu 5 Jahre gespeichert und in einer polizeilichen Datenbank erfasst werden. Die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten gefährdet die Persönlichkeitsrechte, denn mit den Daten können Bewegungsprofile erstellt werden. Wenn die Regierung Bürger beobachtet, die keines Verbrechens verdächtigt sind, ist dies eine fundamental inakzeptable Verletzung des Bürgerrechts auf Privatsphäre. Ein Beweis dafür, dass das verdachtsunabhängige Erfassen von Reisedaten Terrorismus verhindern könne, gibt es auch bei dem Fluggastdatenabkommen mit den USA bis heute nicht. Dem stehen zahlreiche Beispiele für den Missbrauch der Daten gegenüber. In der EU soll derzeit nicht nur die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten, sondern auch die verpflichtende Abgabe von Fingerabdrücken an EU-Grenzen eingeführt werden. Dabei brauchen wir als Demokratie, gerade in Zeiten von Big Data und neuen technischen Möglichkeiten, mehr Datenschutz und nicht weniger. Pressemitteilung, gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akavako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.